Intelligenz und Demografie. Mikrozensusdaten haben schon vor längerer Zeit Hinweise darauf gegeben, dass in Deutschland Frauen mit Universitätsabschluss weniger Kinder bekommen als der Durchschnitt und sogar zu einem großen Teil kinderlos bleiben. Es wurde darüber diskutiert, ob nicht der durchschnittlich spätere Zeitpunkt der Erstgeburt bei Akademikerinnen zu statistischen Fehlinterpretationen führe. Selbst Kritiker der Interpretation bestreiten jedoch nicht, dass der Anteil der kinderlosen Universitätsabsolventinnen die 40%-Marke übersteigt. Sie weisen allerdings darauf hin, dass er bei Fachhochschülern niedriger liegt. Die Erfahrung lehrt, dass Erstgeburten jenseits des 40. Lebensjahres äußerst selten sind. Der 2009 veröffentlichte Bericht zum Mikrozensus 2008 kommt in Bezug auf die Kinderlosigkeit zu dem Ergebnis, dass bei den 40 bis 75 Jahre alten Frauen mit hoher Bildung 26% keine Kinder hatten, bei mittlerer Bildung waren es 16% und bei niedriger Bildung 11%. Auch die Gesamtzahl der Kinder pro Frau ist umso niedriger, je höher der Bildungsgrad ist. Von den Frauen mit niedriger Bildung hatten, Stand 2008, 39% drei und mehr Kinder, bei Frauen mit mittlerer Bildung waren es 21% und bei jenen mit hoher Bildung 19%. Siehe dazu auch Kapitel 8. Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes beziehen sich auf Jahrgangskohorten von Frauen, deren fruchtbare Phase ganz oder weitgehend abgeschlossen ist. Sie sind also vergangenheitsbezogen. Noch aufschlussreicher wäre es, wenn man die heute in Deutschland geborenen Kinder dem sozioökonomischen Status ihrer Mutter zuordnen könnte. Dies ist leider anhand der bei der Geburt amtlich erfassten statistischen Merkmale nicht möglich. Wichtige Hinweise gibt aber die bereits erwähnte Untersuchung der Grundgesamtheit der Berliner Einschüler. Aus den Daten dieser Studie lässt sich durch vertiefte Auswertung entnehmen, dass das generative Verhalten in hohem Maße schichtabhängig ist. In der Berliner Untersuchung wird die Schicht nicht durch Einkommen, sondern durch Bildung und Erwerbsbeteiligung definiert. Dabei wird, wie schon erwähnt, die Grundgesamtheit der Einschüler so aufgeteilt, dass auf die untere, mittlere und obere Schicht jeweils ein Drittel entfällt. Die Sonderauswertung ergibt, dass der Anteil der Unterschichtkinder umso mehr wächst, je größer die Familie des Einschülers ist. 49,5% der Einschüler deutscher Herkunft aus Familien mit vier und mehr Kindern entstammen der unteren Schicht. Bei Familien nicht deutscher Herkunft sind es sogar 78,5%. Es spricht auch in diesem Fall nichts dagegen, die bei den Berliner Einschulungsdaten belegte Schichtabhängigkeit des generativen Verhaltens auf das gesamte Bundesgebiet zu übertragen, zumal die statistische Evidenz mit der Alltagsbeobachtung an den Schulen übereinstimmt. Man muss demnach davon ausgehen, dass aus demografischen Gründen der Unterschichtanteil an der Bevölkerung kontinuierlich wächst. Bei den Migranten wurde bereits gezeigt, dass jene Migrantengruppen besonders viele Nachkommen haben, die als besonders bildungsfern eingestuft werden müssen. Also vor allem die Migranten aus der Türkei, dem Nahen Osten und aus Afrika. Vergleiche Tabelle 3.1. In dieselbe Richtung weisen Erkenntnisse der Arbeitsmarktforschung. Danach tendieren Frauen, die nicht so gut oder gar nicht in den Arbeitsmarkt integriert sind, stärker dazu, Kinder zu bekommen oder die Schar ihrer Kinder noch zu vergrößern. Die schulische Bildung und Erziehung dieser Kinder aus sogenannten bildungsfernen Schichten ist wesentlich schwieriger zu bewerkstelligen und mit geringeren Erfolgen verbunden als bei anderen Kindern. Die Bildungsforscher führen das auf Sozialisationsdefizite zurück, die sich durch die Herkunft ergeben. Folgerichtig dient der hohe Anteil von Kindern aus bildungsfernen Schichten den Bildungspolitikern als Erklärung für die überaus schlechten PISA-Ergebnisse in den deutschen Stadtstaaten, obwohl dort die Bildungsausgaben pro Kopf deutlich höher sind als in den deutschen Flächenstaaten. Die diagnostizierten Sozialisationsdefizite würden also selbst dann auftreten, wenn Intelligenz gar nicht oder nur in geringem Umfang erblich wäre. Intelligenz ist aber zu 50-80% erblich. Deshalb bedeutet ein schichtabhängig unterschiedliches generatives Verhalten leider auch, dass sich das vererbte intellektuelle Potenzial der Bevölkerung kontinuierlich verdünnt. Dieser qualitative Effekt wirkt sich langfristig entscheidend auf die Zukunftsfähigkeit einer Gesellschaft aus. Damit verschärft sich das Problem, dass am unteren Ende der Begabungs- und Qualifikationspyramide die Nachfrage und am oberen Ende das Angebot zu gering ist. Drängend wurde es mit dem Aufkommen der Industriegesellschaft und der Herausbildung des modernen Sozialstaates, weil dadurch jahrtausendealte Selektionsmuster außer Kraft gesetzt wurden. Noch im 19. Jahrhundert war die Reproduktionsrate der Unterschicht wesentlich geringer, weil viele Menschen zu arm waren, um eine Familie zu gründen, und zudem viele Kinder starben. Diese Verhältnisse wünscht sich niemand zurück. Es gilt vielmehr, die Probleme zu lösen, die die Existenz des Sozialstaats bedrohen. Wie sich Quantität und Qualität dabei auswirken, darauf hat schon ein früher Theoretiker des Sozialstaats wie Gunnar Myrdal hingewiesen. Dazu mehr in Kapitel 6 und 8.